Aufgabe 3a. Termine. Köhne und Mann. Mein Name ist Annika Lindström. Guten Tag. Hallo Annika, ich bin's, Claudio. Hallo Claudio, wie geht's? Gut, danke. Du, ich arbeite heute Vormittag zu Hause, aber mein Internet geht nicht. Oh je. Kannst du bitte schnell in meinen Kalender sehen und mir meine Termine sagen? Ja, klar. Einen Moment bitte. Also, um 9.30 Uhr hast du einen Telefontermin mit Herrn Kramer von der Marketingabteilung. Dann musst du bis 11 Uhr die Präsentation an Frau Sommer schicken. Ach, stimmt, die Präsentation. Hoffentlich geht mein Internet bald wieder. Und was habe ich am Nachmittag? Um 13.30 Uhr ist ein Meeting mit den Mitarbeitern von der Agentur Reklame. Okay. Und um 16.20 Uhr hast du einen Termin mit Frau Dr. Wimmer von der Personalabteilung. Ach ja, stimmt. Und dann ist noch ein Termin um 18 Uhr in deinem Kalender. Essen und ins Kino gehen mit Frau Lindström. Na klar, Frau Lindström. Den Termin vergesse ich nicht.